In der Minute steh ich zu dir. 60 Minuten in der Stunde steh ich zu dir. Stunden am Tag glaube ich an dich. 7 Tage in der Woche feiere ich dich. Ganzes Leben.